Kapitel 47. Warum sollen wir nicht danach trachten, reich zu sein? Unser Herz sollte sich allein nach Jesus ausstrecken und nicht nach einer anderen Sache oder Person. Darauf werde ich später noch etwas eingehen. Unsere Herzen werden immer dort sein, wo unser Schatz zu finden ist. Wenn du nach Reichtum trägt hast, dann wird dein Herz auch dort zu finden sein. Jesus ist unser Bräutigam, unser Erretteur, unser Liebhaber und unser bester Freund. Die Bibel sagt, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist, 2. Korinther 5, 15. Wenn der Wunsch nach Reichtum zu unserem Herzensanliegen wird, werden wir uns ganz darauf konzentrieren. Warum sollten wir uns auf materielle Dinge fokussieren, wenn diese Dinge nach einigen Jahren für unser Leben an Wert verlieren? Das Leben auf der Erde ist sehr kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Wenn du diese Erde verlässt, kannst du keine materiellen Dinge mit dir nehmen. Lass ewige Dinge zum Mittelpunkt deines Lebens werden und nicht materielle. Gott wird dich segnen, weil er versprochen hat, es zu tun und es das Verlangen seines Herzens ist. Schauen wir uns an, was die Bibel in 2. Korinther 3, 18 darüber sagt, worauf wir uns fokussieren sollen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. In 1. Timotheus 6, 9-11 heißt es, dass die, die reich werden wollen, in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden fallen werden und es gefährliche Folgen haben wird. Wenn eine Schriftstelle eine so klare Warnung gibt, sollten wir sie uns nicht zu Herzen nehmen. Ich habe viele Tränen über gute Freunde und Männer Gottes vergossen, die Gott von ganzem Herzen gedient haben. Als sie die trügerische Lieblichkeit des Geldes schmeckten, fingen sie an, nach Reichtum zu trachten, anstatt es Gott zu überlassen, sie zu segnen. Sie erlebten genau das, was die Bibel in 1. Timotheus sagt. Viele von ihnen haben die Gemeinden verlassen und gehen nicht mehr mit Gott. Sie lieben ihn nicht mehr und dienen ihm auch nicht mehr. Die Sehnsucht nach Reichtum beweist, dass du nicht wirklich an Gottes Verlangen, dich zu segnen und dir Wohlstand zu geben, glaubst. Wenn dein Herz davon überzeugt ist, dass Gott dich wirklich segnen will, wirst du nie nach Reichtum trachten, denn du wirst überzeugt davon sein, dass Gott sich sehr gut um dich kümmern wird. Wenn du weißt, dass alles, was du brauchst, um Gott zu dienen und gut leben zu können, übernatürlich zu dir kommen wird, dann wird es für dich überhaupt keinen Grund geben, dich nach Reichtum auszustrecken. Wir können nur einem Herrn dienen. In Matthäus 6,24 sagt Jesus: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Wort Mammon hier im Griechischen steht einfach für Geld. Was bedeutet das ganz praktisch? Du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Du bist ein Sklave, wenn ein Meister dir sagt, was du zu tun hast. Du kannst nicht zwei Chefs haben. Jesus drückt sich sehr klar aus und sagt, dass du entweder den einen hassen und den anderen lieben wirst oder du wirst dem einen anhängen und den anderen verachten. Wie kannst du herausfinden, ob du Gott oder dem Geld dienst? Das kannst du nur herausfinden, wenn du vor dem Richterstuhl Christi stehen wirst. Aber es gibt einen kleinen Test, der sehr hilfreich ist. Wenn du ein Diener bist und einen Herrn hast, wird dein Herr dir sagen, was du tun sollst. Du triffst keine eigenen Entscheidungen. Jetzt stell dir folgende Frage: Steckt Geld als Motiv hinter allem, was ich tue? Sagt mir das Geld, was ich tun soll? Ist Geld mein Herr? Oder bin ich einfach nur Gott gehorsam, tue, was immer er mir aufs Herz legt und treffe keine Entscheidungen, die finanziell motiviert sind? Ich habe diese Lektion vor vielen Jahren gelernt. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ich habe Menschen getroffen, die mir erzählten, Gott habe ihnen gesagt, sie sollen Teil einer bestimmten Gemeinde werden. Wenn sie dann eine viel besser bezahlte, aber weiter entfernte Arbeit angeboten bekamen, verließen sie die Gemeinde und zogen in die Nähe ihrer neuen Arbeitsstelle. Hatte Gott es sich anders überlegt? Als wir unsere erste Gemeinde gründeten, mussten wir eine sehr schwierige finanzielle Entscheidung treffen, die Gemeinde in viele Probleme hätte bringen können. Als wir das innerhalb der Pastoren und Ältestenschaft besprachen, sprach Gott ganz klar zu meinem Herzen und sagte, triff nie eine Entscheidung aufgrund von Finanzen, sondern nur gemäß dessen, was ich dir zu tun auftrage. Ich habe mich seitdem immer bemüht, in diesem Sinne zu leben. Ich unterzeichnete für das Gemeindegebäude einen sehr teuren Mietvertrag. Es war mehr, als die Gemeinde sich damals leisten konnte. Ich tat es, weil Gott zu mir gesagt hatte, ich möchte, dass du dieses Gebäude anmietest, ich legte weder Druck auf die Gemeindemitglieder noch versuchte ich sie zu manipulieren, damit sie monatlich das Geld zusammenbrachten. Ich setzte einfach um, was Gott mir aufgetragen hatte, triff nie eine Entscheidung aufgrund von Finanzen, sondern nur aufgrund dessen, was ich dir zu tun auftrage. Er sagte, ich solle es anmieten, also tat ich es. Heißt das, du kannst dumme und unweise finanzielle Entscheidungen treffen? Ganz und gar nicht. Darauf werde ich später noch eingehen. Es bedeutet, diene nicht dem Geld, denn wenn du ihm dienst, kannst du nicht Gott dienen. Lass nicht zu, dass das Geld über deine Entscheidungen bestimmt.